eine Bande. Gewalt, bereiter Spinner, Spinner, Spinner, Spinner. Mit Waffen und Vermummung benehmen sie sich noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Sie haben keine Ahnung von ihrem Leben. Sie wollen zerstören und niemand was geben. Sie kennen keine Achtung und keine Moral. Sie wollen nur Krieg, das ist für solche Anomal. Und darum haben sie sich dort voll. Mir steht's. Und deshalb ziehen wir alle zusammen. Rock den Lenz! Schlagen Sie einmal zu, gibt es nur Verderben, Verderben, Verderben, Verderben. Selbst Stasi-Schweine haben in unserem Land noch Erben, noch Erben, noch Erben. Sie leben auf unsere Kosten und von unserem Land. Keinerlei Stolz wird von ihnen erkannt. Sie arbeiten nie, sie lungern nur rum. Jeder kann sehen, doch alle bleiben stumm. Und darum habe ich die Schnauze voll. Mir stinkt. Und deshalb singen wir alle zusammen Rockilis. Sie bespielen Wände, schreit Parolen. Ihr Hoden. Von mir aus bleibt mir doch alle gestohlen. Ihr Hoden. Sie bespielen Wände, schreit Parolen. Ihr Hoden. Von mir aus bleibt mir doch alle gestohlen. Konflikte lösen sie ausschließlich mit Gewalt, Gewalt, Gewalt, Gewalt. Dass Menschen drunter leiden, lässt sie einfach kalt, kalt, kalt. Kein Herz, keine Seele und keinen Verstand. Sie benehmen sich schlecht im eigenen Land. Und Kameraden, steht zusammen und lasst es nicht zu, dass wir uns erkriechen vor dieser Wut. Und darum habe ich die Schnauze voll. Mir stinkt. Und deshalb singen wir alle zusammen Rock.